Ja, er nimmt schon auf. Ja, jetzt wo alle da sind. In 5 bis 5 bis 30 Minuten werde ich unterbrochen, Dude. Ja, egal. Hä? Ach, ist auch egal, wir sollten. Ja, das ist ein bisschen off-topic, aber. Ja. Hauptsache, also das wird auch noch irgendwann kommen, der Off-Topic-Podcast, wo ich dann einfach alles zusammenschneide, was man so. Also ist eigentlich jeder Thema. Podcast von uns der Off-Topic-Podcast. Der inoffizielle. Mit dem Podcast auf Lixos Kanal habt ihr sowieso schon die Messlatte sehr tief gelegt, deswegen. Ja. Das war ja Quality Content, das ist keine Ahnung. Ich war mich also, hast du die Views gesehen? Es war sehr unterhaltend, muss ich zugeben. Richtig. Super. Hast du die Views gesehen, sage ich ja. Weißt du, so macht man was, nur mal. Was lernt man daraus? Die Podcasts sind einfach besser als unsere, weil die sind witzig. Richtig. Wir müssen halt einfach für die richtige Community catern. Ja. Ey, ich habe ja einen Führerschein. Ich kann einfach, weißt du, Leuten den Führerschein zeigen und dann kann ich dir ein Auto haben. So funktioniert's. Deine Mutter braucht ihr Auto eh nicht, Dude. Nein, die kann einfach zur Arbeit laufen. Am besten bei der Frühschicht, wenn sie um 4 Uhr morgens aufsteht. Warum finden alle meine Rülpser so lustig? I don't get it. Weil sie komplett von dir kommt. Weil es ist nicht gewohnt. Es ist nicht gewohnt. Ich dachte, du warst schon in ein paar... Trunk bin ich eine komplett andere Person. Ich dachte, du warst schon in Thaddeus Podcast eben, dabei. Also. Ja, ja, aber Thaddeus trinkt keinen Alkohol, also. Gerade der. Ich weiß nicht, soll ich Markus auf WhatsApp nerven? Ja, mach mal. Ich guck mal gerade, ob es online ist. Ich musste anschreiben, von wegen, setz mal Prioritäten, du Arschloch, wir warten hier. Naja, wenn du nicht weißt, wie lange sie bleibt, ist halt blöd, wenn sie dann halt 3 Stunden bleibt und dann warten wir 3 Stunden. So lange bleibst du auf gar keinen Fall. Die schmeißt du vorher raus, oder was? Nein. Wow. Hallo, aber unser YouTube-Money kann ja sich sinnvollere Dinge kaufen, Mann. Thaddeus ist so ein Typ, der raucht nicht, der trinkt nicht, das ist ein muss ich Digga straight Gesellschaft. Edge. Ja. Und sich dann über Haftbefehl lustig machen. Er schaut auch kein Porn, also. Was? Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge, ja. Nee, das ersetzt er einfach durch Hentai. Oh. Dann gibst du ja einfach so deine Vorbildposition ab, was soll denn das? Block alle, die klüger sind als ich. Dann geht der dritte Film wieder 2 Stunden, wahrscheinlich eher nicht, ne? Ich weiß gar nicht. Ja, ich schau grad nach, warum. Dann schaut ihr einfach auf Double Speed, da verpasst ihr eh nichts. Ja, bestimmt. 1,5 Stunden. Naja. Oh, also 45 Minuten, läuft doch. Was? Es gibt nur die erste Stunde, Hälfte, ja. Wir verlieren dann nichts, glaube ich. Ich meine, Asuka braucht eh noch Zeit, um sich zu erholen. Nee, ich würde das nicht auf doppelter Geschwindigkeit schauen. Das naja. Muss mich jetzt outen und sagen, dass ich das in einem Podcast von dir und Thaddeus mal mitbekommen habe und mir den auch angeschaut habe. Und wie war er? Und er war fucking lustig. Also. Nicht wahr? Nicht wahr? Das Ding könnte man eigentlich schon als Comedy-Show abstempeln. An dem Punkt, wo die kleinen Begleitertiere von wegen einfach zu riesigen, Hunde, das war zu so riesigen genial. Hunden mit Penissen werden und so Geschichten. Oder ja. Oder der Running Gag, dass der eine Köter der Antagonistin einfach die ganze Zeit zwischen die Beine leckt. Oh, das war so genial. Ja. Und die Metaphorik erst. Ja. Exakt. Ich muss gerade so einem fucking Italiener sagen, dass er aufhören soll, mich anzuschreiben wegen seinen Deutschhausaufgaben. Ihr macht das immer noch? Ja, immer noch. Das ist, glaube ich, der langsamste überhaupt. Heilige Scheiße, ey. Wow. Was verpassen wir durch? Ich meine, der Third Impact, der hat ja schon angefangen, also. Shut up! Also, ich hab mehr Privilege als so. Schieß los. Hat die wenigsten Abonnenten hier. Nee, warte. Darfst du auch das größte Maul haben? Komm. Aber jetzt gelesen, glaube ich. Wann kann man sehen, dass jemand was gelesen hat? Wenn die Haken blau sind. Ah, okay, das sind nur 2 Haken, die nicht blau sind. Dann hat er es noch nicht gelesen. Dann wurde es zugestellt, aber er hat es nicht gelesen. Ja, der hat das oben in seinen Notifications gesehen, sieht so, aha, Marco hat mir geschrieben, da klicke ich jetzt nicht drauf. Richtig, das mache ich auch immer. Jetzt auf den Mond, pass auf. Jetzt kommt der erste Impact auf den Mond. Danach besiedeln die Menschen Mars und da geht's auch dann den ersten Impact. Richtig, jawohl. 3 Sekunden nachdem die mal. Sagen, sie sind die neuen genau. Menschen. Mars-Menschen machen den Impact. Ja, ich will dir ja noch sagen, von wegen, dass ich den Podcast auch nochmal promote auf meinem Channel demnächst, wenn ich Lust habe, vielleicht. Wenn ihr mir Geld gebt. Vielleicht. Aber. Und dann Kickstarter 300 Euro. Also gibt es irgendein Spiel für 50 Cent auf Steam, das du haben willst? Ja? Von wegen Lassix Einnahmen sollte irgendwann jemand welche haben, 50% gehen einfach an mich. Weil ohne mich wäre nie dahin gekommen. Du bist echt teurer als Thaddäus, ne? Das ist unglaublich. Ey, du hast genau, immer mich. Thaddäus hat's für Thaddäus wollte 40%. Das war immer noch grauenhaft, wo ich mit meinen Reviews angefangen habe und ich habe die noch nicht unter dem Namen Review, sondern halt Sneak Peek hochgeladen und habe halt nur 5 Minuten so das Wichtigste vorgestellt. Und ich habe immer einen halben Anfall bekommen, wenn ich gesehen habe, dass meine Videos nur 4,59 lang sind, weil ja YouTube praktisch eine Sekunde überspringt. Dann musste ich immer umdenken, jedes Mal, wenn ich mein Video mache, dass ich eine Sekunde früher, später oder sonst was mache, damit ich eine richtig schöne gerade Zahl habe. Das hat mich wahnsinnig OCD. Gemacht. OCD. Ja. Autism. Also, wie machen wir das jetzt? Oder sagst du einfach deine Schwester, die soll sich verpissen? Ja, die kommt jetzt rein, dann sage ich, ey, du Schlampe, das Haus hier. Richtig so. Ich hab Dinge zu tun. Mein Internet-Fame wird sonst, Mein Internet-Fame leidet sonst wegen dir. Hast du das nicht mitbekommen? Thaddäus schreibt also der hatte mich angeschrieben. What the fuck? Wirklich? Ja, und wollte dann mit mir in Skype reden und dann hat er mir halt das Angebot gemacht, so, ja, ich push dich und sonst was und erklär dir, wie du deine Thumbnails und so einen Scheiß machen sollst. Und dafür nehme ich dann 40% deiner Einnahmen. Das hat er wirklich gemacht. Das hat er wirklich gemacht. Jetzt legit. Ja. What the fuck? Ich stehe dreimal in der Nacht auf, weil meine Vergangenheit mich einholt. Deine Vergangenheit. Deine Vergangenheit als Plepp meinst du, oder wie? Total. Er träumt einfach von irgendwelchen Maul-Shows, macht schweißgebadet und schreibt, Jesus, was habe ich getan? Sie verfolgen mich. Ja, aber Markus ja so viel Informationen hier beiträgt. Auf jeden Fall hat er das legit gemacht und ich so, ich verdiene nicht mal Geld mit YouTube und er so, wie, du verdienst nichts. Das lässt sich doch bestimmt einrichten, oder? What? Oh, yeah. Und dann kam ich nie wieder auf sein Angebot zurück. Ich meine, das höre ich jetzt zum ersten Mal, das ist eine Nummer. Ja. Von wegen, er sieht einfach nur so einen Schatten vor seinem Bett stehen von wegen und eine Stimme in seinem Kopf. Ja, passe. Ich habe einfach so ganz stinknormale Träume, weil es so ein Real Life und dann dreht sich einfach jemand um und hat einfach ein Moe-Gesicht, aber halt in echt. So Twin Tails noch dran. 20 Minuten erstmal vom Heulen über Evangelion 2.0. Ja, mit mir zusammen. Ey, der Film, der war doch voll gut. Wenigstens hat er Spaß gemacht und sah schön aus. Ja, deswegen hat er auch eine bessere Bewertung als der erste bei mal. Das ist ja dreist. Oh ja. Als ich das gehört hatte, ich ja gesagt, nein. Auf keinen Fall. Der kam dann auch so an, ja, ich habe voll viel Ahnung von YouTube, ich kann dir erklären, wie du so und so viele Ahnung von YouTube, er hat absolut null Ahnung, wie das Ding funktioniert. Aber das ist faszinierend zu hören, ehrlich gesagt. Wir müssen ja technisch unsere Runtime ein bisschen hochziehen, alles klar. Na, ich sag mal, eine halbe Stunde sollte schon mindestens sein, aber. Eine halbe Stunde werden wir schon damit verbringen, wenn, dass ihr mich hatet wegen Hyberne, aber. Ja. Also. Fuck you. Jetzt, wo ich mir mehr Zeit nehme als eine Woche, kann ich mich endlich mal an mein Video setzen, von wegen, warum die Rebuilds so viel besser sind. Ja, exakt. Die zusammen gequatscht und Thaddäus hat gesagt, womit er momentan sein Geld verdient. Und das waren Beratungsgebühren für Beratung? Ja, und Gold, Digga! Und mit seinem Buch oder was auch immer und mit seinem eigenen Channel halt. Ein Buch? Thaddäus hat 2 Bücher geschrieben, ja. Aber er ist ein Shit-Autor. Ich hab's gelesen. Hast du die gelesen? Ja. Ja, wenn ihr mich die ganze Zeit dazu zwingt, was dazu sagen. Ja. Asad, sei mal ruhig. Okay. Halt doch mal deine Fresse. Nein. Du kannst mich da noch genug haten. Warte, aber du bist so, weißt du, wir sind gerade an der Rennlinie und hier, weißt du, die Pistole wird in die Luft gehalten fürs Losrennen und du rennst einfach schon vorher los. Und sagst so, ich bin Erster. Du nimmst einfach das Videomaterial von den beiden und übersetzt es ins Deutsche, was sie sagen. Ach, das ist ja nicht der Einzige, der sowas machen würde. Echt, gibt's da wirklich so Leute? Aber in der deutschen Community? Aber wie heißt denn der? Der Typ, der macht nur Facts-Videos. Anima. Irgendwie sowas. Da hatte Alex letztens auch was auf Facebook gepostet. Ja, ich glaube, es war Anima. Von wegen, der hat ein Video von so einem Ami gepostet und darunter das Deutsche. Der hat 1:1 die Fakten übernommen und sogar in derselben Reihenfolge vorgetragen. Was ist das denn für ein Scam, bitte? Was der da abzieht? Ich meine, ich höre das zum ersten Mal, ganz ehrlich. Ich meine, ich hab Also hat er dir das Angebot nicht angetreten? Nein, nein, ja, warum nein, wohl? Ich meine, das würde ja heißen, ich müsste Thaddeus Geld haben und sonstigen Shit, weil ich ja mit dem seit. Was ja, genau. Ist, nein. Aber ich glaube, Markus wird wohl nicht kommen. Der fucking Wichser, ey. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich überrascht, wie wenige Cuts der eigentlich hatte, wo er vor der Kamera steht. Ich meine, ich habe ja schon 3000 Cuts in einem Satz, wenn ich irgendwas vorlese. Ja. Du solltest nicht so viel trinken bei deinen Aufnahmen. Wie lange ist es jetzt her? 7 Jahren habe ich mit YouTube angefangen. Damals hatte ich noch einen Let's Play-Channel. Und was passiert ist, ist damals, ich hatte eine Shit-Video- und Audioqualität. Ich habe 360p hochgeladen, Windows Live Movie Maker mit einem 10-Euro-Headset oder so. Und ich hatte 300.000 Views pro Video. Auf was zum Teufel? Ja, ja, auf meinem Plants vs. Zombies Let's Play. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Ich war ein 14-jähriges Scheißbalk. Oh Mann. Aber es hat Views gehabt und ich habe meine Abonnenten dadurch bekommen. Ich habe meine Views dadurch bekommen. Hä, hey, wieso ist denn das immer montags bei dir? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Das schwankt täglich. Ich oder Telekom oder was? Ich weiß nicht. Ich glaube 1 und 1, aber. Mein Internet weiß ich nicht. Das hat irgendwie irgendwelche bipolaren Störungen oder so. Was war das gerade für eine Impression? Nennt man das? War das irgendwie eine Referenz an etwas? Hommage, ja. Wenn du dich umbringen wolltest, dann wärst du doch auf Tumblr berühmt geworden. Also, ja. Oder auf Tumblr werden lauter Teenies berühmt, die sich. Nee, dass du so einen Patreon-Account machen müssen. Ja, gib mir Geld, sonst bringe ich mich um. Das muss das Rosi machen. Ja, ich mache einfach so ein Video, in dem ich einfach nur so, weißt du, so Schilder vorne ans Video halte. Man sieht nur meine Brust und den unteren Teil meines Gesichts und dann spiele ich leicht traurige Musik die, ab. Die sich dann da mit Chlor oder was auch immer gesoffen hat. Ja, aber der war, fand ich auf jeden Fall lustig. So, oh, gebt mir Aufmerksamkeit, bevor ich mich selbst umbringe. Und ich meine, ich weiß, wie der ganze Shit funktioniert. Ich habe denselben Scheiß wie abgezogen, von wegen, dass ich irgendwelche kleinen Channel angeschrieben habe, in der Hoffnung von wegen, dass sie groß werden und dann irgendwann kann man sagen, von wegen, hey, hast du mal Bock auf eine Collab? Ja, aber du hast denen mit Sicherheit nicht gesagt, ey, gib mal 40% deiner Einnahmen. Nein, natürlich nicht, aber das hat er damals ja auch nicht bei mir gemacht. Ich hatte eben noch eine Fahrstunde mit meinem Vater. Naja, wenigstens trainiert er mit dir. Ja, ich würde gerade sagen, verstimmt. Okay, nee. Cool. Ich hab, pass auf, ich hab meinen Führerschein fertig gemacht, hab ein Auto und jetzt muss ich damit fahren lernen. Und mein Vater ist halt mitgekommen. Ich frage mich, was passiert, wenn sich jemand bei Juno umbringt oder so. Da sollen sich Leute, weil es eine dumme Person weniger gibt. Ja, aber Juno bekommt ja Probleme vom Gesetzlichen her und so. Das ist immer sehr, sehr weird. Es gab die Situation, in der ich mich gefunden habe, wo das Video, was für das ich gesperrt wurde auf YouTube, ne, das war ja ein Hentai-Fan-Up, was ich mit Thaddeus gemacht habe. Oh Wunder. Und die absolut sozial seltsamste Situation, die ich jemals erlebt habe, war, als ein Typ aus meiner Klasse auf die Idee gekommen ist, der meine Videos geschaut hat, der meinen Kanal kannte, weil ich halt nur einen Skype-Account habe, hat einfach mal auf die Idee gekommen, ey, wir haben kein Englischunterricht, aber der Raum ist aufgeschlossen, dass mal ein paar Videos auf YouTube schauen und der Kerl hat meinen Namen eingegeben. Oh, und ja. Das Video ist raufgekommen von wegen Hentai-Fan-Up und ich bin so tief in meinen Stuhl gerutscht, das ging gar nicht mehr. Und seitdem werde ich halt pro Woche auch mal wieder Gaming-Videos und jada. Auf Juno, da sind echt merkwürdige Gestalten unterwegs, da stört das glaube ich tatsächlich keinen. Welche Seite? Juno. Kenne ich nicht. Diese neue Stream-Seite. Das ist im Prinzip Twitch für Vlogger. Was? Also, setzen sich dann Leute vor die Kamera und reden einfach. Ja, okay, aber Vlogs, das ist nicht etwas, das man irgendwie stundenlang machen kann. Es sei denn, man hat irgendwie einen riesigen Ausschnitt. Ich weiß es nicht. Und das Beste ist ja teilweise, wenn da Leute sitzen und zocken oder so und du siehst halt nicht den Bildschirm, sondern einfach nur, wie die mit dem Controller auf dem Sofa sitzen. Der hat keinen Bock. Der hat scheiß Geschmack mit Gitarre. Klar, der ist eh nicht cool genug für uns. Ja, hat sich geoutet. Ich hab das nur mitbekommen, als der Lord da irgendwie Leute auf Juno verarscht hat. Von wegen, ist das da hinten eine kurdische Flagge. Meinst du den Anime-Typen? Ja. Boah, der hat so einen Shit-Taste. Der hat richtig beschissenen Taste, aber. Wirklich. Okay. Keine Ahnung, ich schaue mir seine Videos trotzdem hin und wieder an. Ja, ich kann mir solche Videos einfach nicht angucken, wenn, die dann mehr, wenn er mir da erzählen will, dass Black Bullet realistisch und glaubwürdig ist. Dann, was? Dann weiß ich nicht. Kannst du dir eine Sekunde sparen? Ich bin kurz, ich muss kurz aufs Klo. Okay, ich muss eh aufs Klo. Also ah, das ist gut, das ist gut. Gut. Okay, bis gleich. Bis gleich. Perfektes Timing von euch beiden wieder. Gut, dass ich das bei den beiden so gut trifft, ha? Die gehen wahrscheinlich wirklich kuscheln. Wer weiß, in Wirklichkeit wohnen sie auch im selben Ort. Alexo, weißt du noch, was das Thema ist? Lass mich in die Gruppe schauen. Das Thema war... kommt hier rein, dass ich mal episodische Gegendurchgängige. Was ist das denn? Was ist das denn? Dass du kannst einfach auftauchen und denkst dir von wegen, oh, ich bin der Alexo. Als würden wir beim Thema bleiben. Ja, nee, ich hab's auch nicht mehr gewusst, von dem ist in Ordnung. Ja, was ist jetzt der Plan, Leute? Wir ekeln Lixor raus, dann beleidigen wir Igeljäger. Ja, okay. Ja. Und dann schauen wir mal, was wird. Dann reden wir über Hentai. Ja, über Hentai reden ist doch immer geil. Mir hätte der Plan mit Evangelion 3 besser gefallen, dann hätte ich es wenigstens hinter mir. Es ist überhaupt gar nicht wichtig, ob überhaupt ein Thema da ist. Ihr lest bloß Podcasts, ja, ich habe eh nichts Besseres zu tun. Richtig. Und der Lassek, der braucht bestimmt wieder mal Gesellschaft. Bin ich immer so mitleidig. Ja, der einsame Typ. Markus, kannst du nicht irgendwie deine Schwester fragen, wie lange die bleiben will oder so? Ja, sobald sie hier ist, ja. Sie kommt rein, sag mal, wie lange willst du nur bleiben? Das ist so assig, ne? Willst du nicht mal wieder nach Hause jetzt? Tatsache. Rheinland-Pfalz und Hessen, das sind 212 Kilometer. Du hast das jetzt ernsthaft gegoogelt? Ja, ich habe das ernsthaft gegoogelt. Oh. Dein Bruder siehst du auch jeden Tag und der nervt dich, indem er in dein Zimmer kommt. Ohne ja, das war gestern eh das Geld noch, als er in Evangelion 2 reingekommen ist, ne? Keine Ahnung, wie spät war es? Irgendwie schon 1:30 oder so? Ja. Hey, Marco, weißt du noch, mit dem einen Shooter da, ich finde das schon ziemlich geil. Heutzutage kann man bei Shootern gar nichts mehr kaputt machen. Ja, der kommt da rein und redet einfach über Bad Company 2. Was? So random. Fickt euch alle. Lass euch. Letztes Mal du hast du eine Geh. Keine Ahnung, wie mir sowas auf den Sack geht. Ich meine, gut, wenn mit dem Deck, aber boah, das ist so grauenvoll. Sei froh, dass ich meine Letztes Mal hast du mega Knorre ausgelacht und jetzt bist du wieder schuld. Ja, das ist nicht. Ich stimme dir zu. Vielleicht solltest du einfach nicht nebenbei zocken, dann würdest du auch nicht so viel lecken. Du hast mir gar nichts zu sagen, Mama. Wenn Lixo dann weg ist, könnten wir einen Spaß-Podcast machen. Wenn er endlich weg ist. Ja. Aber wir haben halt mit Lixo keinen Spaß. Ja, ja, Lixo ist nicht lustig. Das ist dann nur hier. Lixo ist der lustigste, ja. Ich hatte das Erlebnis in Augsburg. Da wurde ich von der Schulklasse, ich weiß nicht, glaube ich, 15, 16 Jahre alt, gefragt, wo ich denn herkomme. Ich habe gesagt, ich komme aus Dresden. Dresden, das ist doch irgendwo hier bei der Hauptstadt von Polen oder so. Das ist in der Nähe von Helsinki. Ja, also. Nachbardorf. Ja, die wollten dann später auch Berlin Tag und Nacht gucken, da hat sich dann für mich alles geklärt. Wir machen einen Thaddäus-Podcast. Nein. Dann können wir es uns gerade spannen, das Ding geht niemals online. Ja, stimmt. Ich meine, ich war in einem Thaddäus-Podcast und das war nicht mal ein Thaddäus-Podcast, weil ich drin war. Also. Und der Papa, hat der dir was zu sagen? Nein. So, Igeljäger ist fertig mit seinem Neid. Ich habe mir eine Tasse Neid geholt. Nice. Okay, dann ja, wollen wir mal hoffen, dass Arsen die ganze Zeit so durchsteckt, weil... Ach, scheiße. Also wenn das noch später wird, dann wird das hier nichts. Wir reden nicht über Hentais. Nicht? Nein. Sorry. Das ist nicht mein, nennt man das? Nicht deine Welt. Meine Expertise. Ach so. Das sagst du nur so. I prefer 3D, sorry. Ja, also ich denke noch Podcast verbannt werden. 3D. Also, das ist ID nicht ist ein wenn oder Schönheit. Er hat mal tatsächlich lustige Filme gemacht mittlerweile. Wieso kann er kein Klick machen? Klick war gut. Naja. Ich meine, für Adam Sandler Standarde, ich meine, was macht er heutzutage ja, schon? Ja, also, ich meine, Today Junior, das waren gute Filme, irgendwo. Ja, deinen Filmgeschmack möchte ich haben. Okay, ja, ja. Hast du nicht verstanden, den Film war? Was ja, das ist die angeht. Zu metaphorisch. Ja. Ich meine, ich habe mir jetzt dieselbe Asuka-Statue bestellt, obwohl, die du hast, ja, einfach damit ich sie auch in 3D habe, als in 2D. Stimmt eigentlich, ja. Stimmt, 2D kann man 2.5D. Ja, 2.5D. Richtig. So, das ist der genau. Mittelweg. Ja, und eine richtige Statue ist ja schon 3D, ja. Also es ist ja praktisch das Beste aus beiden Welten. Du kannst wählen, 2D und 3D gleichzeitig. Holy shitteroo. Ja, und sie kann nicht mal reden. Also hat sie alle Aspekte von Asuka, die gut sind. Richtig. Disgusting. Hi, ich bin da. Ja, aber du deckst alle 3 Sekunden. Asen sagt eh nichts Relevantes. Wir können genau. Und fast nie genau. Was. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Deckt gerade immer noch. Heute ist es ganz extrem, holy shit. Aber vor allem genau zu dem Zeitpunkt, wo dann so ungefähr du reingekommen bist, Marco. Ich die doch sehen, eigentlich nebenbei. Jetzt müsstest du nur noch keine roten Haare mehr haben. Boah, Alter, nein, was geht das ab? Das ist das Beste an ihr. Holy shit, du hast keinen Geschmack. Wow. Ginger, Wasser. Nee. Das du wirst bestimmt auch Frauen mit Seelen haben, ey. Geht ja immer nein, gar nicht. Nein, ich meine, ja. Asuka hat so ein seltsamer Mischmasch. Also das sieht man ja im zweiten Film echt stark, dass das halt eher in Richtung schon brünett wow. oder dunkelblond geht. Das ist die konnten sich nicht entscheiden. Orangene Haare gehen nicht. Naturrot, also wie gesagt, dieses orangene Schwachzeug, das geht nicht, aber gefärbt rote Haare, die Figur das hat heißt, orange. Das, was es gibt. Ich bekomme, ganz ehrlich, ich schaue seit 5 Jahren oder so kein TV mehr, man darf das eh nicht ernst, was ich darüber sage. Ich bekomme es nur mit über das, was meine Mutter so schaut, und meine Mutter ist eine Person, die schaut auch immer noch RTL mit Frauentausch, den ganzen Scheiß, was du hast. Meine Eltern nehmen den Scheiß aber auch noch überraschend ernst. Ja, mit deinem Scheiß. Was willst du mir sagen? Andere Leute reden richtig über Evangelien. Und keine Sorge mehr, Knocker, in 4 Jahren sieht es bei dir auch so aus. Richtig. Genau. Ja, jetzt lachst du noch, weißt du, und dann... In 4 Jahren hast du von Valkyria Drive eine Figur. Danke, Asen. Lebenstipps mit Asen. Ein richtiger Mann hat Asuka als seine Waife, oder was? Ja, Asuka ist nicht meine Waife. Ein richtiger Mann hat Asuka als seine Waife. Ja. Ich bin von dieser Tor, weil ich stehe auf erwachsene Frauen. Das Gute halt an Race, du kannst dir halt einfach tatsächlich ein Seitenschläferkissen mit ihr kaufen, das ist wie das echte. Ja, also, siehste. There you go. Perfekt für mich. Und das redet ja nicht viel. Ich ja, genau gar nicht. Das ist richtig, was brauchst du? Hier ist nicht Platz für 2. Oder für 4 Leute. Ja. So. Ich hab mal mein Skype abgeschossen, vielleicht hilft's ein bisschen mit meinem... Oh! Ja, ein bisschen. Ein wenig, ja. Okay. Naja. Macht Asen, wir sind stolz. Ich bin nicht beruhigt. Ja, da hast du noch irgendwas anderes auf, oder? Du hast doch gesagt, ja, er zockt wieder. Und nicht Pornos runter und hoch. Das oh je. Zocken ist nicht wirklich... Mehr. Wobei, habt ihr nicht gesehen, diese Werbung für das neue Dakimakura, was sprechen kann, was reagiert, wenn man es berührt? Ja, ich aber Slade reagiert ja auch nicht, wenn man sie berührt, also ist alles in Ordnung. Das wird doch nur hier das Rollenspiel kaputt machen. Ach, weißt du, Rixor, Frauen, die du berührst, die reagieren auch nicht. Oh. Gott, das ist echt furchtbar gerade. Ja, dann ist echt hochladen und dann etabliert werden und dann hat Lassig morgen 20.000 Abonnenten. 8 von 10. 8 10 von 10. 8 von 10 ist ziemlich fucking hoch für mich. Ja, für dich, du bist ja auch ein... Ja. So ein pretentious Elitist, ne? Fuck off, Alter. 8 von 10 ist ziemlich hoch für mich. Ein richtiger Faggot. Ich gebe jetzt Kayon mit 10. Dann sehe ich nicht mehr so pretentious aus wie du. 10 ist Mittelmaß, 8 von 10 ist ziemlich hoch. Apropos Asen und Podcast. Mein. Da war doch noch was mit Halloween. Ich muss überhaupt erstmal jetzt noch mein scheiß Weihnachtsspecial auf die Reihe bekommen. Ich mach das noch. Macht euch keine Gedanken. Kommt an Weihnachten. Das Halloween-Special. Ja, ja. Oh, das wäre so gut. Und das ja, Weihnachtsspecial das, das kommt dann um kein, Ostern. Das war kein Witz, das kommt wirklich an Weihnachten, weil ich es ja einfach beim Special direkt danach machen werde. Das, Wie schneiden ist das ja eh nicht. Das Weihnachtsspecial kommt dann um Ostern. So. Warte mal, ich gehe mir gerade ein Auto kaufen. Oh, warte. Um in die Schule zu fahren. Okay, legen wir los. Ja, warte, ich muss noch mal kurz in mein Schwimmbad gehen, dann... Dann ist klar. Ich hole also mein Golfplatz, auch noch eben einen Zug. Ich habe letztens ein paar Flüchtlinge auf meinem persönlichen Golfplatz gesehen. Ich muss sie erstmal wegscheuchen. Jetzt, Schluss jetzt. Mit meinen Hausnägern. Ich fülle auch meine 5 Villen die ganze Zeit mit Flüchtlingen. Mein Vater gab mir Small Loan of $1 million. Das versteht hier keiner. Die verlinken und so weiter, das wäre assig. Wenn man nicht hochlädt. Ja. Mit ganz vielen Kanälen und einer lädt einfach nicht hoch, das ist echt. So wie das tolle Projekt von Pataku, wo Gralix mitgemacht hat. Was war denn das? Hat nicht der hat diesen Anime-Adventskalender gemacht, ach um so, die Anime-Community zu vereinen. Das Video von Alex habe ich gesehen, das war da diese Fanfic da, ne? Ja. Das war ja fast gerade podcastwürdig. Ja, fast. Gut, dass die Aufnahme noch läuft, ne? Ja. Ich war. Ich war. Dann kannst du als Review hochladen. Das letzte Video war ziemlich geil. Deine Fairy Tale Witze werden echt langsam, nicht nur langsam, sondern ziemlich schnell öde. Langweilig. Ja. Das, die waren besser als Fairy Tale. Aber ich muss schon sagen, sein letztes Video mit diesen Animationen, den er irgendwie selbst Fairy Tale erfunden hat, das wird ruiniert von dem Typen da. War schon etwas kreativer, sag ich mal. Das waren und die Kommentare. Die Kommentare. Da, wo einer, da ging es ging ja darum, dass sie die Easter Eggs finden müssen. Und der erste Typ hat da Hatsune Miku gefunden und stattdessen Hatsune Miku geschrieben, also sich verschrieben. Und dann steht einfach in jedem Kommentar Hatsune Miku. Oh Mann, ey, was für Retards. Ich hab da die Easter Eggs gar nicht gesucht. Das war auch nichts Besonderes. Das, was würde der bitte schon verschenken? Der sagt ja nicht mal, was es ist. Ein Überraschungspaket. Genau. Überraschung, ja. Fairy Tale, Packung Kaugummis oder was? Da kriegst du komplett Fairy Tale. Nacktfotos von ihm kriegst du. Oh, das ist ja auch nice. Geil. Ich verkaufe mich dann für viel Geld. Er ist ein YouTube-Star, hallo. Aha. Sehr schön, Asen, jetzt fängst du wieder an zu lecken. Halt's Maul, wer hat dich gefragt? Oh. Also, wenn das noch länger dauert, dann gehe ich wieder mit meinem goldenen Lamborghini durch die Gegend fahren. Ja, würde ich dir glauben. Fucking Russen, ey, seid wie die Juden. Ihr nistet euch irgendwo ein und werdet reich. Ich hab's dann gemacht. Diese Leute, die kein Englisch können. Ja, echt mal, der Abschau. Warte, was ist denn dein Kommentar unter dem Video von Rogi mit Kino's Journey oder so? Meiner? Ja. Wo ich über Heimbahn der Renway abrätsche? Also ich glaub dir jetzt, dass du Englisch nicht kannst. Ja, danke. Dam, dam, da. Hauptsache Japanisch. War ja auch kein Witz, ne? Also. Wichtig. Wichtigste kann man. Naja. 6SP. Mach's noch schlimmer als es ist. Los. Schlimmer, aber ist besser. Oh. Du machst das Gespräch mit uns erträglicher. Ey, warum studierst du Japanologie, wenn du kein Englisch kannst? Sollst du nicht vielleicht erstmal Englisch lernen und das danach machen? Nein. Englisch ist überbewertet. Japan ist bestimmt bald eine Weltmacht. Vor allem, wo jedes zweite Wort aus dem Englischen gestohlen ist. Ja. Und? Ich hoffe, dass er es gerade ernst meint. Also, dann, keine Ahnung, nehmen wir halt irgendeinen Scheiß auf, mir egal. Das wird mein Weihnachtspodcast, dass ich alle Aussagen von Igeljäger zusammenschneide, alle rassistischen und antisemitischen Aussagen. Nice. Das wird der beste Podcast überhaupt und Stunden an Material dürftest du auch haben. Ja. Wenn du dich da komplett durchkämpfen würdest, würde ich habe noch mindestens eine Dreiviertelstunde von Arsen und Igeljäger, die über MMOs quatschen. Und Hunter, wie heißt der? Das ist ja ekelhaft. Und Hunter irgendwas. Monster Hunter. Sag ich doch. Also haben wir jetzt, hast du jetzt schon auf, gehört das jetzt schon zum Podcast oder was? Nein, Alter. Ich hatte ja mal ein tolles Gespräch da mit Thaddäus. Der erwähnte ja auch so, ja, das wird mir so viel, ich lese jetzt am Tag maximal noch eine Stunde oder so, weil das einfach viel zu viel ist. Nee, vergiss es. So viel Kommentar kriegt auch Thaddäus nicht. Ich halte einigermaßen up to date, was der bekommt und das ist nicht ansatzweise so viel, wie man denkt. Er kriegt deutlich mehr Abonnenten, deutlich mehr Kommentare als ich. Ja, er hat ja auch deutlich mehr Abonnenten. Ja, nee, er kriegt deutlich mehr Kommentare als ich, aber das ist niemals so viel, dass er sagen kann, von wegen, ich setze mich eine Stunde dran, das hat er in 10 Minuten abgehandelt, ohne Probleme. Naja, weil ohne die meisten Probleme. Kommentare vielleicht liest er ja einfach langsam. Ja, die meisten Kommentare von bei ihm auf dem Channel sind ja auch so, haha, voll witzig. Warte, kommt auch das rein, wo ich gesagt habe, dass man, um guten Anime-Geschmack haben zu müssen, einfach von Rory die Scores stehen muss? Scheiße. Weiß ich nicht, ob ich das aufgenommen habe. Der Ruf meines Kanals wird ruiniert. Der Ruf. Echt? Oh, ja, das ist ja kein MMO. Ja, das ist ja, wir wollen ja schon davon haben. Klar, das ist ein MMO. Hallo, hast du nicht Monster Hunter Online und Frontier gesehen? Ja, exakt. Alter. Leute, worauf wir hier warten. Wollen wir jetzt nicht mal eigentlich an? Monster Frontier ist kein schlechter Teil. Du musst einfach irgendwann mal starten mit so einfach nur richtig zusammengeschnittenen Worten, was man auch merkt, dass es einfach zusammengepuzzelt ist, weil es mit so einzelnen Worten die Elia irgendwann mal gesagt hat, so, ich bin Rassist. Vote Trump, lol. Ach, das war letztes Mal, was gegen Juden gesagt hat? Denk Memes, Judenschweine. Also ich bin so, wie das gerade bei mir ist. Ich kriege meist ziemlich ausführliche Kommentare. Zumindest häufig. Ausführlich? Du meinst fucking Aufsätze. Ja, also teilweise kriege ich echt fucking Aufsätze, aber hey, besser, ja, wie also wenn er eben sagt, toll, mach weiter so. Ja, also ich mit so einem wirklich so einem Aufsatz kann ich ja viel mehr anfangen. Damit können auch, sag ich mal, andere Leute was anfangen. Naja. Wenn zum Beispiel jemand schreibt, warum er den Welcome to NHK nicht mag. Genau. Wink, wink. Wie zum Beispiel du getan hast. Comedy. Hey. Keine Ahnung, ich hab wohl keinen Sinn für Humor mehr. Hallo, hast ja du auch nicht. Ja. Ich finde nur noch 4chan Green Text. Finde ich lustig. Also, ich sag das etwas über mich. Wart ihr noch auf den Moment, dass Lelouch irgendwann mal unter meinen Videos kommentiert? Ich glaube, dass er an irgendeinem Podcast hier dabei ist, damit wir den zumindest hochladen können. Nee, weißt du, wir machen mit dem Podcast und laden den ja nicht hoch als Rache. Nee, wir laden ihn hoch, aber alles von ihm rausgeschnitten. Ja, die drei Sätze, die er dann sagt. Und er hat noch nicht mal Juri gesehen, also das ist echt ein Skandal. Von dem gucke ich keine Videos mehr, der hat echt Shit-Taste. Total. Ja. Obwohl mir das auch schon aus dem Hals raushängt in letzter Zeit. Was? Nee, also. Ich habe unter seinem Video geschrieben, ich habe erklärt, warum ich Welcome to the NHK nicht so gemocht habe. Was ist kaputt mit dir? Müssen wir irgendwie einen Werkstattreparateur holen? Ey, ich sag nicht, dass es schlecht ist, ich sag nur, dass es dir nicht gefallen hat. Ja, ey, ich. Da spricht das Bier aus dir. Oh. Ey, ich langsam ist kritisch. Ich brauche eine Übung, ja. Ich brauche ein Wörterbuch oder sowas. Ein Wörterbuch. Dann soll ich dir eins schicken. Bitte. Warte. Guck mal, ob ich doch ein Wörterbuch zu Hause habe. Jetzt schickt er mir ich nur ein Irrtum. Bitteschön. Fucking hell, ey. Aber da Megaknocker hier ist, bin ich in der Überzahl, also hast du keine Chance. Ja, nein, bitte nicht. Ich habe Angst. Ach, ich muss mal noch mal gucken. Ah. Du musst es nur gucken, damit du mir helfen kannst in den Kampf gegen Asan. Ich schreibe einfach jeden Fehler. Wenn ihr es alleine einfach nicht schafft, gebt's doch zu. Nennt doch das Kind beim Namen. Aber Mann, der Trigger-Podcast. Es gibt halt guten Geschmack und es gibt beschissenen Geschmack. Wir wissen jetzt halt, welche Sparte das hier quält. Es gibt beschissenen Geschmack, das ist Fakt. Sonst gäbe es keine fucking Filmkritiker. Und es gibt keine Leute, die sich als Anime-Kritiker ausgeben würden. Ja, yeah, das ist halt so die Sache mit Anime-Kritikern. Da sagen die so, oh ja, laber nicht. Alles ist subjektiv und. Dieselben Leute lesen sich auch keine Filmkritiken durch. Das ist lustiger. Meinst du das Studio oder? Was? Der Trigger-Podcast. Knocker hat gerade einen Witz gemacht. Das war nicht mal ein Witz. Ich hab gedacht, weil ich den Podcast verpasst. Als er mich angeschrieben hat, ja, hat er mir auch gesagt von wegen, ja, deine Videos sehen so aus, als würdest du dir mehr Mühe geben, als ich für meine unaufwendigen, aber immer noch nicht so viel, wie ich für meine aufwendigen. geiles Kompliment. Welt ist nur gut als Spiel. Da hört's auf. Weil Porn drin ist in den Spielen? Nein, weil es ein richtig gutes JRPG ist. Warte, Fate ist doch kein JRPG, das ist doch. Fate Extra. Ach, du dein Fate Extra ist wirklich cool, halt's Maul, das ist keine Ahnung. Ja. Jetzt leckt der Megaknaller doch, obwohl es Sonntag ist. Ja, richtig, der hat Angst. Der hat nämlich keine Antwort. Leck ich wirklich? Jetzt eben gerade, aber jetzt nicht mehr. Oh, Scheiße. Oh, shit. Da. Ja. Hol dir eine Scheißfolge raussuchen, nur weil du so spast. Glaubst du, das sind welche Teile? Alter, wenn du mir sagst, das ist eine Folge, die deren komplette Prämisse ist, es nur auf Slapstick-Comedy aufzubauen, sagst du, dass die nicht, sagen wir mal, auch nur 50% Humor ist, dann musst du mir irgendwas zeigen. Ich meine, die gesamte Prämisse schreit danach, also. Tut mir leid, ich kann dir Folgen raus und nur um Humor gehen. Du willst mir das Gegenteil beweisen. Ich habe keine Folgen, die mir das Gegenteil beweist. Deswegen behalte ich meinen Punkt. Ihr seid ja voll gemein zu dem. Der ist doch voll der gute YouTuber. Ja. Mann, ey. Ich finde Nelouchs Videos toll. Believe in yourself and your internet connection. Richtig. Genau. That's what Kamina would say. Ach, scheiß Kamina. Bitte? Arne hat es jetzt auch angefangen, also haha. Kamina ist beste. Echt langweilig. Er ist der beste Typ überhaupt. War JM, naja. Ach, du willst doch einfach nur kein Mann sein, du fucking Trans. So. Wie ist die Lage? Hast du, bist du soweit? Hallo? Hello. I might talk like a British person with a broom off my ass. Mario, teleport. It's Bowser's evil plan. Are you ready, mate? I don't like neighbors. Nothing like fish and chips. I think he's on the toilet right now. My name's fucking Electrical Beast, the joint of Let's Play. Das ist seine scheiß Catchphrase. The joint of Let's Play. Also, auf was ist mein Ping.de steht, meine Ping-Antwortzeit ist perfekt. Also, ja. Die Seite lügt. Ja, genau, sie will meine Gefühle. Ja, die will ich nur nicht verletzen, weißt du. Die haben so gesagt, oh holy shit, das geht ja mal gar nicht. Ja, oder sie meinen perfekt für dich, ich meine. Das waren so viele Stellen, dass nicht mehr angezeigt werden konnte. Wahrscheinlich perfekt für am Rand eines Dorfes. Oder perfekt für einen Podcast, in dem man über Anime redet, damit man dich nicht mehr hört. Apropos Podcast und Anime, 14 Uhr, wir fangen an. Den sollst du nicht gesehen haben. Ja, den sollst du trotzdem nochmal anschauen. Ja, hab ich. Oh, ich hab's eben geschaut. Ja, bist du auf null? Ich dachte, ihr habt das schon lange geschaut. Nein, wir warten die ganze Zeit auf Lassik. Ich hab die ganze Zeit angefangen zu gucken. Zeit auf null. Ja, ich hab's auch schon geschaut. Also ist ja eine Scheiße, was soll der Mist? Jetzt schau dir's halt ein zweites Mal, was soll der Mist? Ja, können wir machen. Gut, 3, 2, 1, go. Fängt jetzt irgendwann der Podcast an oder was? Nein. Wir sind so socially awkward, um irgendwie was zu starten, ohne Markus. Achso, natürlich. Ah, die hat voll die dunkle Frauenstimme und ich will, dass sie mindestens einmal auf mir steht. Sag ich mal. Das war auch ein berühmter Zuschauer, der Typ, der. Otto Run, glaube ich. Hä? Ja, genau. Der Typ ist auch jedes Mal bei Rory, ey. Genau, deswegen meine ich, super berühmt. Ja, ich kenne ihn, aber. Ich kenne ihn auch, also. Ich meine, die gesamten OVAs, die ganzen Standalone-OVAs, die schaue ich konstant einfach besoffen, weil ich mir denke, von wegen, ich brauche mehr Shows auf meiner MyAnimeList. Ah, deshalb fandest du dein Patekina Kanujo auch so gut. Oh, ne? Fuck off! Das ist die eine Show, die ich nüchtern geschaut habe, die ich verdammt geil fand. Fuck off. Ich habe es auch viermal geschaut. Viermal. Mit den ganzen Leuten, die ich sie gezeigt habe. Das war geil. Jedes einzelne Mal. Ja, da sind keine Ahnung, 50 Leute drin, aber das Blöde ist halt, die Leute, mit denen ich damals gejoint habe, mit denen ich mich angefreundet habe, die sind größtenteils gar nicht mehr aktiv. Und das sind irgendwelche 15-Jährigen und was weiß ich, neue Leute, die ich alle nicht kenne. Deswegen, ja, nicht so wie bei uns, ne? Geil. Oh, nice. Geil. Oh, nice. Geil. Oh, nice. Oh, nice. Oh. Ja, das ist aber bei Anime echt etwas anderes. Weil da gibt's ja diese ganzen Shows, die irgendwie nur für die Marketinggründe also, der japanischen Otaku-Kultur. Wir müssen ja mal was festlegen. Ne? Unter 1000 Anime haben wir hier gar nichts zu reden. Also, ja, jetzt kommt hier der 1000. Typ, der am wenigsten Anime gesehen hat von allen im Podcast. Und ja, ich hab auch nichts zu reden, ich halt mir die Klappe, weil es dir nicht aufgefallen ist. Und das tut uns allen unglaublich nicht leid. Halt's Maul. Ich hab nicht ein Hater auf meiner Liste. I dare you, geh drauf und schau nach. Ich hatte mal ein paar drauf, aber die habe ich alle wieder runtergenommen, weil das verfälscht ja meine Statistik. einmal das und es muss nicht jeder wissen, welche Fetische ich habe. Also, ich habe gerade Sex. Gibt's auch was? Sex? Ich habe gerade irgendwas mit Sex. Ich hänge sowieso viel lieber mit euch ab. Also. Ja, wir sind auch eh viel sind besser cooler. Als Sex. Ey, lach nicht, das ist die Wahrheit. Man kann einsehen, von wegen, welche Studien man wie bewertet hat im Durchschnitt. Man kann schauen, wie viel Zeit man mit welcher Studios. Du hast das Achievement für Edgy. Das finde ich gut. Ja, dankeschön. Also, ich muss nicht sagen, dass ich unbedingt die besten Lebensentscheidungen getroffen habe. Da fängt aber, an. Aber Internetgespräche zu führen ist zumindest eine der besten. Also. Das stimmt. Und du bist Completionist. Das stimmt. Guckst du wirklich jeden an? Ja gut, deswegen... Bist du bescheuert? Nein. Also ich würde echt gern mal mit ihm sprechen, einfach nur weil er Schotte ist. Aber seine Stimme fast wie Sex klingt. Aber ich sag mal, das ist so einer derjenigen, wo ich mich so ein bisschen orientiere, wenn ich Videos dem mache. Seine Stimme erinnert mich hart an eine Mischung aus Sunlight Blade und Silvermont. Ich kann einigermaßen halt zumindest mitreden, weil ich halt grundsätzlich weiß, was es in den Shows und so weiter geht. Ich meine, okay, worum geht es in Garo Gurenotsuki Ski? Gesundheit, du kannst den Namen ja nicht mehr selber aussprechen. Oh, meine Stimme ist jetzt auf Band. Ja, jetzt kannst du nicht mehr gegen Thaddeus dissen hier. Hallo, Typ. Oha, Thaddeus ist mein bester Freund. Das erinnert mich eher an die Real-Life-Serie und die mag ich ehrlich gesagt nicht. Ich mochte den Anime mehr. Hast du die Real-Life-Serie geguckt? Ich habe eine Folge gesehen und das war genau das, was wir hier in dem Anime momentan sehen. Weißt du, der verwandelt sich einmal, schlägt einmal, das Ding ist tot und dann der Rest der Episode ist so. Es war so lustig, ich habe bis zur dritten Folge nur gesehen gestern. Und in der dritten Folge beschwört dieser Typ einfach diese Dämonen und die schlachten da diese ganzen Typen ab. Und die Leute verändern einfach ihren Gesichtsausdruck überhaupt nicht. Das war richtig genial. Ja, das Spiel ist auch nicht das Höchste, ja. Ja, wenigstens haben sie noch die Voice Actress von der Makai Alchemistin. Ja, das ist das Einzige, was geblieben ist. Genau, die rettet's. Das ist der einzige Grund, warum wir das noch gucken sollten. Wow. Also wenn im Anime irgendwie Miyuki Sawashiro drin ist, dann ist es auch ein Grund, die zu gucken. Ach. Und ich habe auch den Grund herausgefunden, warum Anime dieses Jahr scheiße geworden sind. Ja? Letztes Jahr war Miyuki Sawashiro die meistbenutzte Voice Actress. Dieses Jahr ist sie nur die drittmeistbenutzte. Also Voice Actor. Who cares? Diese fucking Chinesen kann ich mir eh nicht merken. Ah, scheiß Chinesen. Na, Chinesen sind nur die Leute, die Hentai dubben oder so, habe ich mal ein Video dazu gesehen. Alles ist alles dasselbe, Mann. Ja, Schwestern gucken zusammen, was auch immer. Sexist oder was? Ja, genau. Incest, irgendwas. Die Dame, die da, dabei war, das ist die Ex-Freundin von Kurono gewesen. Habe ich im Nachhinein gesagt bekommen, ja. Naja, also dann weiß man schon mal, was das so für... Leute, das so für eine Gestalt ist, ja. Ich hatte leider nicht die Ehre, das rauszufinden. Da hat mich ja nicht mal als Skype angenommen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, sie war sogar deutlich jünger. Ich glaube, die ist sogar... Ah, die Geschichte. Also 12? Ja, so dein... Ja. Na, nächstes egal. Jahr wird's 11. Wenigstens habe ich eine Ausrede, wenn ich irgendwelche Anime-Girls gut finde. Anders als ihr. Ja. Mhm. Pedos gehen, glaube ich, nur bis 12 oder so und danach heißt es anders. Whatever. Ja, danach darfst du auch rechnen von wegen, ob es legal ist oder nicht. Je nachdem, wie alt du selber nochmal bist. Da kenne ich mich jetzt wieder aus. Ja. Immer vorbereitet sein, ne? Ja, klar. Ich sollte mal, glaube ich, auch die lokale Realschule mal auschecken und dann neue Freunde machen. War das der Typ von Subway? Sag aber, ey, ich habe einen Führerschein, Girls, ja. Ich bin Student. Noch. Wisst ihr eigentlich, dass man so BAföG bekommen kann? Ja, ey Leute, ich habe einen Bart. Das hat bestimmt kein Junge in eurer Klasse, weil die alle 10 sind. Ach ja. Sehr gut, dass das alles hier aufgenommen wird. Na stimmt, ihr seid aufgenommen. Yay. Ja, super. Da müssen wir noch ein paar Leute haten. Wer ist denn gut zu haten? Wer ist beliebt? Proxer kann man sich doch informieren, oder? Proxer. Das ist immer so informelle Voreinträge. Bei Proxer gibt es übrigens auch einen Podcast. Habe ich mir sogar mal angehört. Das ist vielleicht richtig die Leute, gut. So tolle Animes wie Psycho Pass und Mirai Nikki und solche Meisterwerke. Und die Leute sprechen dann auch darüber, wie die irgendwie ihre eigenen Anime machen wollen, wie sie da ihre... Weiß je weniger Ahnung man hat, desto mehr Kompetenz hat man. Ja. Scheiße. Traumjob Mangaka. Das ist das Beste. Traumjob, ja. Echt. Meine westliche Manga sehen immer am besten aus, muss ich schon sagen. Ja, echt. Oh. Wir haben echt den genialsten Artstyle. Das ist echt. Ich hoffe, Donald Trump gewinnt, dann wird es wenigstens mal wieder lustig, die Zeitung zu lesen. Also da wird Black Lives Matter auf jeden Fall noch lustiger. Naja, solange nicht irgendwie anfangen, Studenten auf dem Campus Black Lives Matter zu rufen, obwohl sie weiß sind, ist alles noch okay. Naja, also weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht. Willst du etwa sagen, dass sich Weiße nicht für Schwarze einsetzen können? Check your privilege, you straight cis white shit lord. Ja, ich schäme mich schon ein bisschen für meine eigene Partei, aber naja. Was, bist du Grüner? Ja, Parteimitglied. Oh, wow. Die werden eh nie gewinnen, so whatever. Das stimmt. Ja. Ja, mit Lassig an der Spitze ähnlich. Hä? Ja, jetzt wird der Politiker dann vom japanischen Studium dann in Politik. Ja, mit Japan kann man auch keinen richtigen Job machen, von daher ist Politik schon gar nicht so schlecht. Ich verstehe nicht, warum man nicht einfach sagen kann, ey, sorry Schwester, ich bin beschäftigt heute. Da würde ich bestimmt nicht sagen, ey, ich kann das absolut nicht verstehen, ich bestehe auf meine Aufmerksamkeit. Ich habe Autismus. Inzest, jetzt. Ja, ich brauche mal Inzest jetzt, sofort. Du bist doch alle Anime-Fan, du musst doch eigentlich normal für dich sein. Genau, so läuft das. Ich würde sagen, Lassig schickt diesen Ausschnitt an RTL und dann werden wir alle berühmt. Du kannst jeden deutschen Channel aufmachen, den du willst, und alles, was du eigentlich wirklich brauchst, um in Deutschland groß rauszukommen, ist eine gute Kamera und du musst aussehen, als wärst du nicht aus dem Müll gezogen worden. Und auf einmal, holy shit, du kriegst deinen Abonnenten. Ich meine, alles, was der Floyd macht, ist ja prinzipiell einfach nur die erste Newsseite aufrufen, die er so findet und das 1:1 rüberschmeißen und sagen, Internet, do your thing, denk memes. Naja, aber er hat viel Geld. Also er hat aber auch keine Ahnung, wovon er redet, aber kein Schmerz merkst du, das ist so peinlich. Aber er studiert doch Psychologie, hallo? Ja, Psychologie ist auch nicht gerade das Prestige. Dann hat er natürlich automatisch Ahnung von allem und TTIP und Wirtschaft und Selbstjustiz, was denkt ihr denn so? Ich bin gespannt, in öffentlich-rechtliche Kommentare. Nee, bevor liest sie nie. aber anscheinend hat er genug Ahnung zu haben für öffentlich-rechtliche Fernsehsender. Weil da taucht er manchmal auf. Oder für wenigstens Interviews mit der Frau Merkel. Und auf meiner Hochschule, da ist so ein fucking Poster mit seiner Fresse drauf, deswegen muss ich ihn jeden Tag sehen teilweise. Boah, das ist schon schmerzhaft. Das ist ein Rheinland-Pfalz. Es ist neben... Also ich guck jetzt hier auf der Karte. Ist es nicht... Was ist es im... Ist es im Westen? Ich aussprechen, also bin ich höchstwahrscheinlich nicht Ostdeutscher. Ich hab gedacht, Trier wäre im Osten, aber naja. What the hell, ja, ich sag auch immer so. Uni-Trier.de, mal sehen. Wenn du nicht auf eine Privatschule... Gibt's da überhaupt eine Uni? Da gibt's Uni und das ist eine Uni... Ja, und es gibt eine Fachhochschule. Was auch eine Uni ist, aber praktischer. Naja, eigentlich sind... Naja. Weiß ja, nicht. Wahrscheinlich du, sind auf der Fachhochschule, keine Ahnung, fuck off. Wahrscheinlich sind auf der Fachhochschule wenigstens nicht solche komischen Antifa-Leute. Nee, und grüne Veganer oder da was gibt's auch immer. Da gibt's, glaube ich, also 80% der Studenten sind Wirtschaftsstudenten, ja. Die sind alle immer mit ihren Hemden und gut aussehend und reiche Väter. Und also, dann gibt's noch die Informatiker, die sehen alle ekelhaft aus und haben 3 Frauen im Studiengang und das so sieht die Fachhochschule in Trier. Also Trier ist die beste Stadt aus Deutschland, das ist erstmal festgehalten. Ja, und die können auch ganz super Partys feiern hier. Die älteste Stadt zumindest. Das ist also, die älteste Stadt. Und das muss unbedingt, also wenn du neu bist, wird dir das auch jeder mindestens 3-mal sagen. Ja. Ja, das ist halt das einzige Besondere über Trier, ist halt, oh, hier waren die Römer mal. Und kann von mir aus hier so viele Sendlinger reinkommen, wie sie wollen, dann gehe ich halt nach Frankreich. Oh, nach Frankreich? Wo jetzt die Nationale Front oder so gewonnen hat. Ja, dann kann ich wenigstens die Sendlinger bekämpfen, ja. Meine Waffe rausnehmen. Oder du gehst nach Amerika, wo dann Trump gewonnen hat. Also ich fände es echt lustig, wenn Trump gewinnen würde. Aber wenn Hillary gewinnt, dann geht die USA unter und dann geht die ganze Weltwirtschaft unter und dann sterben alle. Tragisch. Natürlich. Jetzt spielt er dann sowas wie I will make anime great again. Also sowas postet er nicht, aber der postet so Dinge wie, dass Global Warming eine Lüge der chinesischen Government ist oder so. Da denkt man sich echt teilweise, ob das ein Parody-Account ist, und dann guckt man nochmal nach und dann ist es tatsächlich der richtige. Leute, die Trump wählen, die denken auch, dass die fucking Erde noch flach ist. Ja, ich würde wahrscheinlich Trump wählen, wenn ich Amerikaner wäre, weil es keine besseren Alternativen gibt. Und einfach nur aus dem Cringe-Wert heraus. Also, der ist 15, wo ist denn die CDU nicht lächerlich? Der hat kein Meinungsrecht. Kein Meinungsrecht, genau. Ja, sonst würdest du ja wählen dürfen, oder? Ha, Schachmatt. Danke. Ja, genau. Genau, wählen mal die Linken, die würden nämlich Wahl ab 16 einführen. Ja, Wahl ab 16, weil die ganzen jungen Leute, die noch nicht nachgedacht haben, dass das, was die Linken... Ja, solche Leute wie du. Boy. Mein Bruder kann im Jahr wählen und das... Weißt du, das passiert, wenn wir keinen Anime-Podcast, weil wir reden über Politik in Deutschland. Ja, ja. Was Falsches? Merkt ihr was Falsches? Also Lachs gibt's auf jeden Fall genug. Ich meine, ich habe Paste, die man sich aufs Brot schmieren kann, aus Lachs. Also da müssten sie schon echt... Also, wenn die am Aussterben sind, dann würde das, glaube ich, das nicht geben. Naja, dann macht man einfach künstliche Lachse. Das gibt's ja auch. Kann bestimmt auch künstlich sein. Aber ich stelle mir einfach immer vor, dass es nur die Augen sind und die Flossen, weißt du? Zeugs, das man halt nicht verkaufen kann. Lecker. Mir doch egal. Schmeckt. Lecker, lecker. Wie kannst du nicht hungrig werden, wenn du so einen Kalb siehst? Also, weiß ich nicht. Also, da läuft mir das Wasser im Mund zusammen, Mann. Also das passiert ja, wenn ich ein Baby sehe, aber... Egal, Hauptsache es hat vier Beine und ist aus Fleisch. Genau. Ein Baby hat vier Beine. Ja, passt in den Ofen, also. So besser. Nur wenn man selbst sollte nicht reingestellt. Ja, ich bin da, glaube ich, ein bisschen abfuckt, weil mein Opa hat so ein Hobby. Was? Warte mal. Überleg mal, was du gerade als Beispiel genannt hast und überleg dir jetzt mal ganz genau, was du sagen willst als nächstes. Wir haben es auf dem Band. Mein Opa züchtet Hasen und Hühner als Hobby und der schlachtet den natürlich auch. Und dann habe ich als Kind immer so... Hasen und Hühner. Hasen, Hühner und Enten. Ja, ja. Und dann durfte ich halt immer so mit ansehen, wenn er so, weißt du, den Hasen an den Haken gehangen hat, dann so aufgeschnitten hat und die, dann weißt du, mit den blanken Händen die Gedärme einfach so in den Eimer unten reingeschmissen hat. Lecker. Jetzt wisst ihr, wieso du Anime schaust. Und dann an dem Abend gab es dann immer den Hasen zum Abendessen und es war immer sehr lecker. Alter, der Markus, der geht echt ab mit seiner Schwester gerade. Ja, das Lustige ist, Marco, weißt du, in 20 Minuten werden einfach Evangelion 3 komplett fertig schauen können. Es gibt auch mal diese neuen Statistiken, dass irgendwie Frauen mehr Videospieler sind als Männer. Und das basiert nur auf Candy Crush und so. Ja. Das basiert nur auf Studien, die man noch sehen muss. Ich will auch nicht unbedingt 13-Jährige in zweiteiligen Bikini sehen. Also nicht wirklich so ein Grund, warum ich jetzt... Weil die ganzen Otakus, die wollen. Ja, die waren Otakus. Nie messen. Ich glaube, das Einzige, was retarded ist von der Zensur her, ist, dass sie den Boobslider rausgenommen haben. Das heißt, wenn man sich Charakter erstellt, kann man nicht die Brustgröße anpassen. Ganz Skandal. Ja, und die Standardbrüste sind ja einfach nur, die haben einfach nur den Mittelwert genommen und die sind ja nicht relativ, wenn man so mal, keine Ahnung, wenn man schon weiß, was so die Statistiken für Brustgrößen sind, dann ist die eigentlich noch relativ groß. Also, was mal, welches Gebiet gehen wir gerade von der Wahrheit? Weiß er hat nicht. Mal Englisch gesprochen und das hört sich echt schlimm an. Also er kann auf jeden Fall noch was verstanden und der Putin-Supporter fanden das natürlich alle ganz kawaii. Also ich finde Putin kawaii. Also ja, Putin ist cool. Ich meine russische Waifu, Mann. Also nichts gegen Putin. Also Putin ist Boss. Charisma angeht und so, ja, cool, lass dich, jetzt komm du mit deinen Grünen und Putin, das passt natürlich. Deutsch ist Deutschland. Hat ein Video hochgeladen, Putin spricht Klartext und Deutsch. Ah. Stolz, das Deutschland! Quatsch! Warum macht man dann immer einen auf Österreicher, wenn man das sagt? I don't get it. Ach, I don't know. Er spricht überhaupt keinen Deutsch in dem Video. Was ist das für ein dummes Video? Ja, was postest du hier überhaupt? Was bist du für ein Opfer? Ja, echt. Opfer. Die Putin ist klasse, einen Präsidenten wie ihn bräuchten wir in Deutschland. Ja. Er ist der Beste, er kümmert sich wenigstens um sein Volk. Putin hat zumindest, der ist nicht dämlich. Also der war auch mal, ich glaube, irgendwie Geheimagent oder so eine Zeit lang. Er sieht auch so aus. Also. Der war Geheimagent und er war Hollywood-Schauspieler und Unterwäschemodel. Stimmt wirklich, der war wirklich. Also zumindest. Ja, er war wirklich, das hast du das gelesen? Hast du es bei Zeitgeist gesehen? Das war auf jeden Fall eine deutsche Quelle. Also ich würde mal sagen, dass die weniger beeinflusst werden von Putin als russische. Also diese Putin-Fans sind, aber Putins Fans sind echt lächerlich. Würden nicht immer als Staatsoberhaupt wählen, aber gar mit ihm rumhängen würde ich. Was? Das scheint lustig. Wo er dann so cool post. Ja, du kannst dich dann mit ihm über Anime unterhalten, ja. Ja, Mann. Was er so schaut. Juri. Kennt doch Animaru. Animaru kennt er bestimmt. Da sind ja immer diese Waifu-Streite von Putin und Obama. Ja, Putin ist ja auch ein TJ, ja. Also ich kann mich mit ihm identifizieren. Jemand weiß, was ein TJ bedeutet aus Asan? Sag nochmal, ach so, INT, das sind diese Persönlichkeitstypen. Ja. Vielleicht der einzige Grund, warum ich überhaupt Aufmerksamkeit dem geschenkt habe, eine Zeit lang. Oh, ein Politiker, der ein TJ ist. Oh, das macht jetzt einiges an Sinn. Diese Persönlichkeitstypen sind sowieso unnötig. Was sollen die bedeuten? Ja, du bist doch so eine Schneeflocke. Die sind extrem akkurat, also. Naja. Ja, manche haben halt den Schneeflock-Komplex und die müssen dann halt. Ich hab die Umfrage da auf einer Website dreimal gemacht und es ist dreimal was Unterschiedliches rausgekommen. Ja, aber also du fucking in der Pubertät noch bist. Du hast noch überhaupt keine Persönlichkeit, Mann. So irgendwie. Ja, ich find's schlimm, wie die Leute alle kein Englisch können. Das ist echt. Ist ja schon fast so, als wären wir in Deutschland. Nein, echt. Also, ja. Weiß nicht, wie kann man. Ja, nicht jeder ist halt so fucking Nerd, der die ganze Zeit am Computer rumhängt. Das ist der einzige Grund, warum ich Englisch kann. Aber sollen, genau, wir wollen lästern. Über wen können wir noch lästern? Irgendwelche deutschen Anime-YouTuber oder Englische? Ja, Markus, so hier. Ja, der erste war so Anime-YouTuber. Ich hätte nur 300 Abonnenten oder so. Das ja, ihr könnt eure besten Kommentare vorlesen, die ihr so bekommen habt auf eure Videos. Ja, okay. Alle okay. 10. Ja, da hab ich was. Bei mir hat mal irgend so eine 10-Jährige kommentiert oder eine 8-Jährige oder was auch immer. Hat die dir auch gesagt, was für eine tolle Stimme du hast? Ja. Markus. Was? Bei Markus hat irgendwer gesagt, dass er eine tolle Stimme hat? Irgend so ein Girl hat ihm gesagt, dass er eine geile Stimme hat. Hat bei mir auch irgendwann mal jemand geschrieben aus irgendeinem Grund, aber. Also du hast ein Mikrofon, nicht. Deswegen hast du automatisch eine gute Stimme, weil dein Mikrofon nicht irgendwie. Ja, weil integriertes Apple-Ding ist. Also ich bekomme von meinen Videos immer Ohrenkrebs, ehrlich gesagt, aber. Ich höre mir meine Videos so oft an, weil ich sie mir halt immer anhöre und ich weiß, was daran scheiße ist und so, und ich bekomme Ohrenkrebs, das ist schlimm. Ich hasse meine Videos, echt. Magst du Anime überhaupt oder kritisierst du die nur? Dämlich. Das war ein Kommentar. Ja, lustigerweise habe ich mal einen Kommentar von Anime Everyday gesehen, da hat er gesagt, dass er momentan mehr Spaß dran hat, Anime zu kritisieren, als sie zu schauen. Und ja, verstehen halt viele nicht. Wow, einfach nur wow, wie kann man so einen tollen Anime wie Akame ga Kill nicht mögen, ist mir schon ein Rätsel. Ja. Ich weiß ein manchmal Rätsel. Nicht, ob du ironisch oder sarkastisch bist oder es ernst meint, ist echt schwer zu erkennen. Weiß ich selbst nicht, dass es daran liegt. Also bei meinen Videos ist es echt schon so, weiß ich nicht, was ich ernst meine. Weißt du selber nicht, ne? Nee, weiß ich selber nicht. Es ja, Scheiß, am Ende des Tages ist es einfach scheißegal, weil... Ja. Bin interessiert. Ja, naja. Die Elite, ja. Die braucht Mathe. Mit 15 Mathe, ja. Also, wart noch ab in 3 Jahren. Ja. Ne? In 3 Jahren? Mit richtigen Spaß anfängt. Keine Ahnung, wenn du ein Abi machst. Ich mach ja wenn... Abi. Was? Man ist nicht so mit 15 im Abi. Nein, ich bin in der 11. Aber ich mach nächstes Jahr Abi. Hä? Nein. 12 Jahre ist Fachabi. 12. Klasse. Ne? Ich bin. Ja, das heißt, ich mach nächstes Jahr Abi. Du machst Fachabi. Nein. Hä? Du machst kein normales Abi und hast nächstes Jahr deinen Abschluss. Abi ist doch, 13. Nein, das haben die doch geändert, Asan. Ja, nein, das haben sie nicht geändert. Ich bin doch selber in der 13. Ja, du bist WG. Du bist WG, da haben die das noch geändert. Also haben die es nicht geändert, aber das normale Gymnasium geht jetzt nur noch 2 Jahre, ja, das Abi. Und ich habe eine Klasse übersprungen. Ja. Also. Und da gehen die dann, keine Ahnung, wie lange in die Schule am Tag? Bis 18 Uhr oder so. Naja, so. Das stimmt eigentlich nicht. Auf jeden Fall ist es extrem stressig und Markus naja, ist auf die Wege gegangen, weil er es ist nur ein bisschen nervig, dass man seine Zeit verschwenden muss und nicht Anime gucken kann, aber eigentlich passt es schon. Ich habe eine Klasse übersprungen, also ich muss nur 7 Jahre auf Gymnasium gehen. Du bist so einer, ne? Bin die Elite, genau. Alter. Und mein letzter Schnitt war 2,54. What the fuck? Du lernst wahrscheinlich gar nichts. Nee. Ach, ich hasse dich, ich hasse Leute. Na egal. Ja. Weißt du, wenn du sowas in meiner alten Klasse gesagt hättest, wir hätten dich im Kopf, voran den Klo runtergespielt. Alter, woher bist du? Aus Nordrhein-Westfalen? Ja. Aber ja klar, ey, hier die... Was meinst du, hier sind die Elite-Deutschen? Ja, das ist irgendwie so eine Art Paradies, jedes Mal, wenn ich Markus zuhöre, so, alle meine Freunde spielen PC und bla bla bla. Ich so, was? Was ist das für ein Ort? Also, ist das irgendwie so ein Paralleluniversum? Also ich sag mal nicht, das Gamer-Sein ist hier nicht die Norm. Das ist klar, in meinem Alter. Da ist Alkohol trinken und Fußball die Norm. Fußball. Ja, Fußball. Ja, sollen die wenigstens Baseball oder so gucken? Da will man nicht. Was? Baseball ist noch... Also sorry, aber Baseball ist das stinklangweiligste zum Zuschauen. Ja, ihr habt auch Shit-Taste. Alle Sports sind langweilig zum Zuschauen, aber ja. Ich hatte einen Lehrer... Ey, Curling ist mega spannend. Ja, lass mich ran, deine Eltern sind noch irgendwie Handball-Weltmeister und so. Ja, so auch ein Auto mit 16 geschenkt. So ungefähr, ja. Genau. Ja. Boah, Alter. Ach, warte mal. Lebst du in einem Dorf, weil du ein großes Haus hast? Genau, weißt du. Hast du eigentlich einen Pool? Genau. Ja, das Villa, hast du, nein, nein, da müssen wir gar nicht alles. Anfangen. Genau, ja. Hast du einen Garten? Einen Garten, ja. Wie groß? Weiß ich nicht. Ja, ist Fucking reiche. Ist dein Garten größer als deine Garage? Ja. Fick dich. Du hast eine Garage. Also ich weiß sie nicht. Wenn ich frag mal automatisch beantwortet, als er gesagt hat, dass er einen Garten hat. Also ich hab mein Zimmer mit meinem Bruder 5 Jahre teilen müssen. Ja, musste ich auch, aber. Ach, schalab. Nicht mehr. Ja, das Zimmer war dann aber 500 Quadratmeter groß. 500 Quadratmeter, na klar. Mutter, haben wir Geld übrig? Ja, nein, und dann... Das, da würdest du mir auf die Nase hauen. Ich würde 20 zu dir gehen und sag so, hast du ein bisschen Geld übrig? Ich hab keinen Bock zu arbeiten, aber hey, gib mir Geld. Ah. Was du arbeitest? Ich hab gerade gesagt, ich hab keinen Bock zu arbeiten. Ach so, ich dachte schon. Ich arbeite nicht. Geh doch studieren. Shitposting ist real. Also wenn Markus nicht bald kommt, dann verlasse ich glaube ich einfach so. Könnt ihr auch nicht machen, weil das wird ja echt gerade unangenehm langsam. Du machst es unangenehm, nicht? Ja, es wird nur unangenehm bei mir, wenn unangenehme Themen kommen. Ich meine. Ja genau, das sind ja, meine das Kommentare. Auch. Ich habe morgen meine vorletzte Klausur. Ja, man stellt mich nicht ab, wenn es mal selbst. Wie kann ich dich abwählen, weil ich Physik abgewählt habe und ich meine, Physik ich drauf habe? Physik ist doch besser als Chemie. Ach, als Maul- und Mathe-Streber, was ist das denn? Ich habe seit 3 Jahren Mathe im Schnitt, kannst mich mal. Physik ist einfach. So, wir waren eigentlich dabei, dass ich meine Lieblingskommentare vorlese. Ja, ich gebe mir du hast Pizza das Zeug zu einem sehr guten YouTuber. Wer? Hat jemand geschrieben, ich. Roriko Confan Junior steht in der Anmerkung da. Den Kommentar fand ich gut. Junior, ja. Aber ich bin überrascht, dass eigentlich noch so viele Leute ihn als Rory kennen, weil irgendwie hat er das ja überall geändert, sodass nur noch der Anime Snob heißt. Weiß nicht. Habe ich geschrieben, warum auch nicht, hat der geantwortet, Lel. Ja. Lel. Lel. Also Elite. Topcack, genau. Animes sind super, aber die Musik im Hintergrund ist schrecklich, so leid es mir tut. Hä? Wisst ihr unter welchem Video? Nein. Das Video, wie das Anime, warum Anime-Fans scheiße sind oder so? Da, wo ich dieses MLG-Horn genommen hatte. Ah. Dieses Set-Horn, wo dann so traurige... Ja, der Meme, ich kenne ihn. Genau. Diese einfach geschrieben, Anime sind super, aber die Musik im Hintergrund ist schrecklich. Ja. Habe ich geschrieben, lol. Hat sie geschrieben, was lol? Weißt du, was das Mädchen war? Melissa heißt sie. Oh. Also. Okay. Und ich kann mich auch Melissa auf YouTube nennen. Ja. Aber das hört sich nicht so an, als wäre es irgendwie so ein 30-Jähriger, was auch immer. Aber naja, da habe ich geschrieben, nun entweder beziehst du dich auf den Anfang, den du dann wohl nicht verstanden hast, oder du hast sehr schlechten Musikgeschmack. Weil ich hatte danach irgendwie so klassische Musik. Hat sie geschrieben, nö, ich bin nicht doof oder so, ich finde Anime ist cool und die Musik am Anfang nicht. Ich habe auf meiner Playlist auf YouTube Musik, die mir gefällt und fertig. Dann, total zusammenhangslos. Dann habe ich nochmal geschrieben, lol. Und dann hat sie geschrieben, was? Dann habe ich geschrieben, mir ist nur gerade aufgefallen, dass du ein ziemlich typischer Anime-Fan bist. Natürlich als Kompliment gemeint. Dann hat sie geschrieben, danke. Wegen der Playlist. Dann habe ich ein Lenny-Face geschrieben. Weil mir langsam aufgefallen ist, dass sie so jung ist. Dann hat sie geschrieben, ja. Dann hat sie gefragt, du auch? Dann habe ich gefragt, was ist mit mir, Lennyface? Magst du Anime, Manga? Das ist gerade eine Facebook-Konversation. Ja, hat sie geschrieben, magst du Anime, Manga, obwohl in meinem Namen Anime-Reviews steht. Dann habe ich geschrieben, ich hasse sie, gibt nichts Schlimmeres als diese chinesischen Cartoons. Und dann kommt die Reaktion, was dein Ernst, wieso hast du Animes, was ist dein Problem? Dann habe ich geschrieben, ich weiß nicht, ich mag halt keine Chinesen. Und dann kommt sie. Okay, was denn? Techno oder was? Hä? Ich mag das ist nicht. Hat die überhaupt ein Video von dir überhaupt gesehen gehabt? Oder schreibt sie? Ja, sie hat das Video gesehen, das eine, wo am Anfang diese Musik kam. Aha. Hat sie gefragt, Techno oder was? Ich mag das nicht, also Meinungsfreiheit muss es ja wohl geben. Oh. Und dann habe ich geschrieben, Meinungsfreiheit ist eine Illusion der bösen Regierung. In Wahrheit regieren die Illuminaten, die so etwas nicht zulassen. Und dann genau. Hat sie geschrieben, ist mir egal, ich muss sowas noch nicht wissen. Ich finde am besten diese Leute, die ungefähr so alt sind wie ich und die dann immer so tun, als wären die Top-Intelligenten und... Das machst du ja überhaupt nicht. Eben, wollte ich auch sagen, du bist ja so vollkommen zurückhaltend. Ja klar. Ja. Nein, aber ich meine, ihr kennt zum Beispiel Lelouch. Den mit SH. Von Twitter. Kennt ihr auf, vielleicht? Ja, auf Twitter habe ich ihn manchmal gesehen, ja. Der schreibt auch seine Kommentare, das ist so ein ich meine, das sind diese Leute, die so möchte gern tiefgründig sind und dann sowas wie, das sind auch die Elfenlied und so gut finden. Ah. Das sind diese Schlimmsten. Das sind auch die Proxer benutzen. Diese möchte gern tiefgründig, die dann immer 10 Seiten Text schreiben, wo nur Scheiße drin steht. Das über Fashion habe ich ja nicht so viel die Ahnung, als wenn die Kids heutzutage Tokyo Ghoul Masken tragen wollen, dann haben die wahrscheinlich mehr Recht dazu als ich. Ey, ich hab letztens auch mal mit so ein paar aus meiner Stufe über Anime geredet. Oh, das war okay, top. Also, dass du mit Leuten aus deiner Stufe über Anime reden kannst, ist schon was Besonderes. Nein, heutzutage ist... Also, das sind die Leute, die... Heutzutage? Ich bin 20, nicht 30. Ja, aber es gab viel Entwicklung. Das ist ja ein exponentieller Wachstum bei so Fanbases und sowas. Also... Also würdest du mir sagen, wäre ich 2 Jahre später in die Schule gegangen, dann hätte ich jetzt genüsslich über Anime reden können mit Leuten. Nein, nicht genüsslich. Nicht genüsslich. Die Leute sind alle ausgeflippt und wollten mich verprügeln, weil ich SAO nicht gut fand. Okay. Das ist echt so. Dann hätte ich wenigstens auch mal einen Spaß, weil dann kann ich mich wenigstens über Leute lustig machen. Ja, aber lustig machen ist ja, naja. Also da stehen so Leute und halten sich, ja, SAO ist voll cool, wie fandest du den? Ja, fast so gut wie Excel World. Dann sage ich, ja, aber SAO ist doch scheiße, weißt du was nicht? Na, wenn so, was, du bist, boah, du hast echt keine Ahnung und so. Und das hat sich herausgestellt, dass sie dann sogar schon Highschool DxD gesehen haben. Denn nicht gesehen? Hä? Wer hat das denn nicht gesehen, ich? Ich habe sogar die erste Staffel davon gesehen, aber es war echt schlimm. Boah, der hatte mir das mal empfohlen, danach war er nicht mehr mein Freund. Und dann hat er natürlich Boku no Pico empfohlen. Ich weiß, wir sind hier gerade mitten im Circle Jerk, aber ist das überhaupt legal? Weil du bist 15 und so. Was ist legal? Ich mache einen Witz über Circle Jerks, weil du bist 15, weißt du? Circle Jerk. Weißt du, was ein Circle Jerk ist? Ja, du weißt der Witze, Mann. Ja, beste Witze. Echt. Ja, witziger gehen deutsche Witze halt nicht. Also, wird das noch irgendwann mal heute was mit dem Podcast? Ja, oder? Also der macht gerade extrem mit seiner Schwester, glaube ich, rum. Also ich glaube, Arsen und Lassig sind auch schon geflohen. Ja, aber in der Grundschule haben die nicht alles mit irgendwelchen Stickern vollgeklebt und sich geprügelt über Fußball, oder? Doch. Ach, Tadaima. Hallo. Oh. Hast nichts verpasst, wirst nichts verpassen, bis Max wieder da ist. Okay, Rina Sai oder so. Wie heißt das? Alter, ist doch scheiße, das war ja seit 2,5 Stunden, Jungs. Wollen wir nicht einfach irgendwann mal anfangen und Max? Wir hätten den Podcast jetzt schon beendet. Wir hätten den fucking Film jetzt zweimal gesehen. Leute, verrückter Vorschlag, ich weiß, aber hört mich aus. Wie wär's, wenn wir den Podcast anfangen und jetzt warte, jetzt kommt's. Und Markus kommt einfach später dazu und wir schneiden einfach die Zähne raus, wo er wiederkommt und sagt von wegen, oh Jungs, hier, meine Schwester ist jetzt weg. Ja, oder wir schneiden ihn einfach ganz raus. Ja, wenigstens sich mal kurz entmuten und dann einfach mal sagen, ja Jungs, ich brauche noch 3 Stunden, hier, das Kondom ist gerade geplatzt, was soll's. Was auch immer, aber...